sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Spiegel im Mai beginnen wir unsere Sendung mit dem Thema unideologisch, das ist das Problem. Ein Kommentar zu Podemos und Syriza. Mit so einem internationalistischen Blick wollen wir unsere Sendung beginnen und dann weiterschauen, was genau WikiLeaks zur Veröffentlichung der Protokolle des NSA-Untersuchungsausschusses hier in der BRD sagt, also die Pressemitteilung, dann mit der Analyse und Kritik nach Syrien schauen, ein der Länder, wo massiv Menschen verständlicherweise flüchten, und hier soll es um Zusammenarbeit zwischen dem IS und dem Assad-Regime gehen, ehe wir uns dann der EU-Flüchtlingsabwehr zuwenden wollen. Erster Artikel, unideologisch, das ist das Problem, ein Kommentar von Francisco von der Föderation der spanischen CNT in Galicien über Podemos und Syriza. Dieser Artikel ist aus der Mai-Juni-Ausgabe der Direkten Aktion. Die Direkte Aktion ist die anarcho-syndikalistische Zeitung der FAU. Und die anarcho-syndikalistische Zeitung erscheint alle 2 Monate. Und dieser Artikel beleuchtet, wie politisch eigentlich diese neuen sogenannten Linksparteien in Südeuropa zu verorten sind. Es wird ja oftmals davon gesprochen, dass es einen Linksruck in Südeuropa gäbe, genau auf Podemos und Syriza verwiesen. Und dieses Versuch der Artikel, den wir euch jetzt zu Gehör bringen, unideologisch, das ist das Problem, mein Kommentar aus Galicien über Podemos und Syriza. Auch gemäß den heutigen Standards einer schnelllebigen Mediengesellschaft ist der Aufstieg von Podemos von bemerkenswerter Heftigkeit. Im Gegensatz zu all den anderen politischen Kräften, die aus der Erosion der Sozialdemokratie entstanden sind und die nach wie vor auf traditionelle Kommunikations- und Wahlkampfmethoden setzten, hat Podemos sämtliche Skrupel gegenüber den Funktionsweisen der modernen Massenmedien über Bord geworfen und diese intelligent und effizient eingesetzt. Dazu gehört auch die Adaption der alten Idee des dritten Weges, also sich nicht einem rechten oder linken Lager angehörig zu inszenieren, sondern von unten zu kommen. Ein solcher Diskurs geht originär auf faschistische Parteien wie die Falange in den 30er Jahren zurück und wurde auch in jüngster Zeit, wenn auch mit wesentlich geringerem Erfolg, von der neofaschistischen Partei UPyD in Spanien angewandt. In Italien war diese Strategie der Schlüssel zum kurzzeitigen Erfolg der Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo. Die Ideologie des unideologischen Neuanfangs ermöglicht einen den Erfordernissen des Internets und der Medienindustrie angepassten, hemmungslosen Up-to-Date-Populismus, der auf jede Nachricht und jeden gesellschaftlichen Aufschrei eine Stimme des Volkes folgen lässt. Traditionelle Parteien können hier kaum mithalten. Erstaunlicherweise ist Podemos die einzige politische Kraft in Spanien, die es verstand, die aktuelle soziopolitische Lage zu analysieren und zum eigenen Vorteil zu nutzen. Nach Dekaden der systematischen Deideologisierung hat die Gesellschaft komplett die Voraussetzung dafür verloren, die eine Ideologie von der anderen zu unterscheiden. In einem Szenario, das sich Debord in seinem schlimmsten Albträumen nicht hätte vorstellen können, hat das Medienspektakel mit seinen aufgeheizten Debatten und seinen sinnlosen Statistiken ideologische Formationen, also Überzeugungen und auch das Klassenbewusstsein ersetzt. Bei allem Fokus auf systemische und systematische Prozesse der Ökonomie und der Massenpsychologie darf dabei aber nicht vollkommen außer Acht gelassen werden, dass auch die Medien ihre eigenen politischen Interessen haben. Die Konzentration der politischen Richtungsentscheidungen auf alle paar Jahre abgehaltene Wahlen gibt den Medien starke Mittel zur Hand, selbst zum Akteur zu werden. Ob die voranschreitende Inhaltslosigkeit nun aber ökonomischen, psychologischen oder politischen Strukturen folgt, die meisten Menschen sind einfach nicht mehr in der Lage, jenseits von oberflächlichen Reizen zwischen ihren eigenen Interessen und den Gründen für ihre Misere zu unterscheiden. Der Schlüssel zu dem, was sich in Europa in der nächsten Zeit abspielen wird, liegt in dem Dilemma der neuen Sozialdemokratie von Podemos und Syriza. Um genügend Stimmen zu gewinnen, die tatsächlich eine Regierungsmehrheit für die proklamierte Anti-Austeritätspolitik möglich machen, dürfen diese Parteien keine Angriffsfläche für die den etablierten Parteien nahestehenden Medien bieten. Was diesen Medien als radikal oder utopisch gilt, muss verschwinden. Das Programm, das Podemos anfänglich so neu und attraktiv erschienen ließ, das bedingungslose Grundeinkommen, private Schuldenschnitte, Reindustrialisierung, öffentliche Kontrolle über die Institutionen und so weiter, wurde immer weiter reduziert und schließlich fallen gelassen, damit man rechtzeitig zu den ersten Einladungen zu den großen TV-Debatten des Samstagabends als Repräsentantinnen und Repräsentanten der deideologisierten Mehrheit auftreten konnte. Podemos wollte eigentlich das Forum und das Mittel der von der Krise betroffenen Menschen sein. Die entsprechenden Inhalte wurden aber im Zuge des rasanten Aufstiegs der Partei für ein dichotomes Konzept geopfert. Die Idee vom Volk gegen die Kaste. Diese Gedankenfigur ist so naiv, so simpel, dass man das dahinterstehende Konzept als Abschied von allen konkreten politischen Zielen bezeichnen kann. Es bestehen aber auch fundamentale Unterschiede zwischen Podemos und Syriza. Podemos entstand aus dem Wunsch, Kapital aus der diffusen 15M-Bewegung zu schlagen, aus ihrem betonten Interesse an Integration, ihrem gemäßigten Auftreten, ihrem schlecht verstandenen Pazifismus. Podemos ist eine opportunistische Vereinigung mit einer schwachen Struktur, weshalb diese Partei auch nicht in der Lage war, ernsthaft bei den Gemeindewahlen zu konkurrieren, da es dabei auch um konkrete Themen ging. Syriza hingegen ist seit ihrer Gründung vor einem Jahrzehnt kontinuierlich gewachsen. Ihr jüngster Wahlsieg ist aber vor allem als die letzte Chance zu sehen, die die griechische Gesellschaft ihren Institutionen und dem politischen System noch geben kann. Nach unzähligen Straßenkämpfen und Generalstreiks, mit denen eine breite widerständige Kultur und die Selbstorganisation angewachsen sind, scheint in Griechenland eine wie auch immer geartete Revolution, also der Machtverlust des Staates, als Konsequenz einer nicht unwahrscheinlichen Niederlage Syrizas gegen die europäischen Neoliberalen durchaus möglich. Die Zustände in der Ukraine nach dem staatlichen Machtverlust und die Stärke der griechischen Faschisten von der goldenen Morgenröte lassen bei allem mit dem Wort Revolution verbundenen Hoffnungen ein solches Szenario aber auch als Drohung, als Dystopie erscheinen. Allgemein heißt es, jenseits der politischen Überzeugung, die jede und jeder Lesende dieses Artikels hat, sich damit auseinanderzusetzen, welche Optionen die gegenwärtige Situation bietet. Welche Handlungsspielräume entstehen aus dem Machtkampf zwischen den Neoliberalen, die die europäischen Institutionen besetzt halten, und der neuen Sozialdemokratie, deren einzige Chance trotz ihres Sensationspopulismus letztlich nur eine Stärkung des Sozialstaates sein kann? Die europäischen Institutionen haben Syriza und Podemos klare Nachrichten zukommen lassen. Sie werden auf keinerlei Macht verzichten und darauf drängen, dass die neuen sozialdemokratischen Parteien ihre Forderungen auf ein absurd kleines Niveau herunterschrauben. Sie demonstrieren dem restlichen Europa, dass sie auf dem Gipfel ihrer Macht sind, und für Griechenland und Spanien letztlich nur die Rolle des Urlaubsortes für die europäische Mittelschicht vorgesehen haben. Für die lohnabhängige Bevölkerung Südeuropas entsteht so ein dauerhafter Ausnahmezustand, der beständig zu der Überlebensstrategie nötigt, das geringere Übel zu wählen. Ein weiteres Jahrzehnt zügellosen Neoliberalismus werden die südeuropäischen Gesellschaften nicht aushalten. Nicht mit einer zementierten Arbeitslosenquote von über 30%, mit Massenauswanderung, mit Korruption in den unterfinanzierten Institutionen, furchtbar hohen Selbstmordzahlen, mit Zwangsräumungen, staatlicher Repression als Antwort auf soziales Elend und fehlenden Zukunftsperspektiven für junge Menschen. So unmöglich eine politische Durchsetzungskraft der neuen Sozialdemokratie erscheint, so unmöglich erscheint angesichts der sozialen Realität auch der Machterhalt der europäischen Neoliberalen. Für viele revolutionäre und transformatorische Organisationen in Spanien und Griechenland, vor allem für anarchistische, anarcho-syndikalistische und marxistische Kritikerinnen und Kritiker, erscheinen Podemos und Syriza als Bremse ihrer Hoffnungen, selbst als die echte Alternative zur parlamentarischen Politik auftreten zu können. In Spanien wurde die kurzfristige Zuspitzung der sozialen Konflikte samt ihrer unmittelbaren Politisierung brüsk unterbrochen, als Podemos die politische Bühne betrat. Auch die nahenden Wahlen überdeckten nun beinahe jedes außerparlamentarische politische Engagement, was etwa deutlich an dem Einbruch der Teilnehmerinnenzahlen bei der diesjährigen Demonstration für die Würde gegenüber derjenigen von 2014 abzulesen ist. Geduld ist sicherlich nicht die höchste Tugend der selbsternannten revolutionären Avantgarde, aber heute geht es darum, morgen überhaupt noch kämpfen zu können. Es kommt darauf an, zur kritischen Masse gegenüber der neuen Sozialdemokratie zu werden, ihrem Populismus, ihren Winkelzügen Konzepte entgegenzuhalten, die den prekarisierten, verarmten oder verängstigten Lohnabhängigen eine Perspektive bieten können. Denn im aktuellen Zustand stehen Stärke und Bewusstsein einer Arbeiterinnenklasse hinter den individuellen Nöten und Sorgen klar zurück. Eine solche Analyse klingt in den Ohren von Syriza, Podemos und der Troika arg ideologisch. Und nichts fürchten sie mehr als ein breites ideologisches Bewusstsein gegen Staat und Kapital. Die Geheimdienste in der BRD scheinen eher eine Quelle der Unsicherheit, eine Quelle der Entrechtung, eine Quelle des Verlustes von Bürgerrechten zu sein. Ein Beispiel hierfür ist der NSU-Staatskomplex, dass also Nazi-Terroristen gemeinsam mit V-Leuten, gedeckt von Verfassungsschutz, Migrantinnen ermorden, Banken überfallen, Bombenanschläge verüben. Und das ist der eine Aspekt, die Zusammenarbeit von Geheimdiensten und Nazis. Ein anderer Aspekt ist die totale Überwachung, die seit dem 11. September 2001 stattfindet. Hier wurde durch die Enthüllung von Snowden der NSA besonders bekannt. Und es gibt hier in der BRD einen NSA-Untersuchungsausschuss. Und der NSA-Skandal in der BRD wächst sich mehr und mehr zu einem BND und vielleicht auch zu einem Kanzleramtsskandal aus. Das ist also die totale Überwachung des NSA durch den BND hier vor Ort durchgeführt wurde. Und seit dem 18. März 2014 gibt es hierzu einen Bundestagsuntersuchungsausschuss. Die Protokolle dieses Untersuchungsausschusses bzw. 10 Monate dieses Untersuchungsausschusses sind die Protokolle veröffentlicht worden, und zwar von WikiLeaks. Die Pressemitteilung von WikiLeaks hierzu hört ihr jetzt. NSA-Untersuchungsausschuss. Heute am Dienstag, den 12. Mai, veröffentlicht WikiLeaks Protokolle aus 10 Monaten des laufenden ersten Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zu den NSA-Aktivitäten in Deutschland. Obwohl viele der Sitzungen technisch gesehen öffentlich sind, wurde die tatsächliche öffentliche Kenntnisnahme behindert, da die Protokolle zurückgehalten werden, Aufnahmegeräte untersagt sind und Reporter in aufdringlicher Weise durch die Polizei beobachtet werden. WikiLeaks veröffentlicht 1380 Seiten Transkriptionen nicht eingestufter öffentlicher Sitzungen. Zu Wort kommen 34 Zeugen, einschließlich 13 namentlich geheim gehaltener Zeugen des Bundesnachrichtendienstes BND. Die Transkriptionen umfassen die ersten Sitzungen des Untersuchungsausschusses im Mai 2014, durchgängig bis Februar 2015. WikiLeaks hat zudem zu jeder Sitzung sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch eine Zusammenfassung erstellt, um dem internationalen Stellenwert dieses Themas Rechnung zu tragen. Der BND wird 1782 Mal erwähnt, die NSA 1671 Mal, die CIA 179 Mal, Edward Snowden 204 Mal und Bundeskanzlerin Angela Merkel 14 Mal. Julian Assange, WikiLeaks-Herausgeber, sagt: In dieser wichtigen Untersuchung des Bundestages sind die deutsche und internationale Öffentlichkeit die Leidtragenden. Der Zweck dieser Untersuchung, beim Namen genannt, ist es aufzudecken, wer verantwortlich dafür ist, dass die Rechte einer Großzahl von Menschen verletzt wurden, sowie diese Verstöße begangen wurden. Als Leidtragender hat die Öffentlichkeit das Recht, die Arbeit des Untersuchungsausschusses einzusehen. Nur durch effektive öffentliche Aufsicht können die dem Untersuchungsausschuss gesetzten Ziele Transparenz und Gerechtigkeit erreicht werden. Der Ruf nach einem Untersuchungsausschuss zur NSA-Spionage in Deutschland wurde laut in der zweiten Hälfte des Jahres 2013. Insbesondere nachdem bekannt wurde, dass die USA gezielt das Telefon von Bundeskanzlerin Merkel ins Visier genommen hatten. Am 18. März 2014 wurde der Untersuchungsausschuss eingesetzt, um die Überwachungsaktivitäten der Vereinigten Staaten auf deutschem Boden zu untersuchen, sowie in welchem Ausmaß deutsche Geheimdienste an dieser Spionage beteiligt waren. Trotz des Mangels an einer zugänglichen öffentlichen Aktenlage konnten diverse bedeutende Skandale durch die Aussagen der Zeugen aufgedeckt werden. Zum Beispiel stellte sich in der 26. Sitzung heraus, dass vom Bundeskanzleramt ein Brief direkt an Kai-Uwe Ricke, den damaligen 2002 bis 2006 Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom AG geschickt wurde. In diesem Schreiben wurde die Deutsche Telekom AG dazu angehalten, fortlaufende Massenüberwachung deutscher und internationaler Internet- und Telekommunikationsdaten am Frankfurter Knotenpunkt der Deutschen Telekom AG zuzulassen und zu unterstützen. Im Rahmen dieser Operation, Codename Iconal, wurden abgehörte Daten vom BND an die NSA weitergegeben. Der Brief war an Rick adressiert und trug den Vermerk persönlich. Während der Vernehmung im Untersuchungsausschuss gab Rick an, er habe solch einen Brief nie gesehen. Nachdem dieser Brief versendet worden war, wurde dem BND der geforderte Zugang ermöglicht. Der entsprechende Brief durfte im Untersuchungsausschuss öffentlich weder verlesen noch sein Inhalt diskutiert werden, da er als geheim eingestuft ist. Nichtsdestotrotz kam die vorher nicht bekannte Existenz des Briefes sowie die Umstände der Beihilfe zur Kooperation durch den Prozess der Untersuchung ans Licht. Indirekte Probleme, die im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss stehen, haben mit der Effektivität und Verantwortlichkeit des Prozesses selbst zu tun. Bild- und Tonaufnahmen sind verboten. Damit sind offizielle, präzise und verbindliche Berichte über die öffentlichen Sitzungen nicht existent. Journalisten haben außerdem beklagt, dass weitere Bedingungen auf der Galerie, wo Gäste an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen, den Zugang zusätzlich einschränken. Die Öffentlichkeit und die Medien spüren dies bei jeder Sitzung, einschließlich Netzpolitik.org, deren Veröffentlichungen den Untersuchungssitzungen detailgetreu folgen, was während der Sitzung von der Polizei sehr unmittelbar überwacht wird. Die veröffentlichten Transkriptionen dokumentieren darüber hinaus, wie die Abwesenheit einer vollständigen öffentlichen Dokumentation dazu geführt hat, dass Zeugen den Untersuchungsprozess missbrauchen. Mindestens dreimal widersprechen die öffentlichen Aussagen eines Zeugen denen, die er in geheimer Sitzung macht. Die Transkriptionen zeigen außerdem, dass die Möglichkeiten der Untersuchungskommission, Zeugen sorgfältig gewissenhaft zu befragen, beschnitten werden durch umfangreiche Schwärzungen. In einem Fall wurde die Sitzung unterbrochen, weil der Zeuge ungeschwärzte Dokumente zur Vorbereitung erhalten hatte, während den parlamentarischen Mitgliedern des Ausschusses nur eine geschwärzte Version zur Verfügung gestellt worden war. Einer der größten Skandale, der aus dem Untersuchungsausschuss bisher hervorging, ist der aktuelle Selektoren-Spionage-Zieleliste-Skandal. Ein BND-Mitarbeiter hat hier offengelegt, dass von BND erwartet wurde, auf Anweisung der NSA tausende von Zielen auszuspähen. Diese Ziele beinhalten Mitglieder der französischen Regierung sowie der europäischen Industrie. Damit stellt sich die Frage, ob Deutschland geeignet ist, eine Führungsrolle in der Europäischen Union zu übernehmen. Es zeigt sich so auch, dass die der Öffentlichkeit als Antiterrormaßnahmen verkaufte internationale Kooperation bei Massenüberwachung in Wirklichkeit von den Vereinigten Staaten auch für Zwecke der Industriespionage genutzt wird, sowie um sich geopolitische Vorteile gegenüber Mitgliedern der Europäischen Union zu verschaffen. Die Kommission verlangt die Herausgabe der vollständigen Selektorenliste von Zielen, die die NSA dem BND übergeben hatte. Der Kommission wurde mitgeteilt, dass zuerst die USA um Erlaubnis für die sogar vertrauliche Herausgabe der Liste an die Kommission gebeten werden muss. Letzten Mittwoch am 6. Mai 2015, als die Antwort angekündigt war, wurden Hinhaltetaktiken benutzt, die die deutsche Öffentlichkeit wie auch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ohne jegliche Möglichkeit ließen einzusehen, worauf es ihre eigenen Geheimdienste abgesehen haben. Mit der heutigen Veröffentlichung will WikiLeaks etwas mehr des dringend benötigten Lichts in diese entscheidenden Prozesse bringen, indem Öffentlichkeit und Medien zu verbindlichen, zitierbaren Protokollen einen gleichberechtigten Zugang bekommen, ohne den ordentlichen Analysen und Zurechnungen von Verantwortung schiefgehen müssen. Wenn Sie zusätzliche Informationen haben, die diesen Untersuchungsausschuss betreffen, nehmen Sie vertraulich Kontakt mit uns auf. Soweit die Pressemitteilung von WikiLeaks zur Veröffentlichung der Protokolle des NSA-Untersuchungsausschusses des Bundestages. WikiLeaks findet ihr online unter wikileaks.org. Thank you. vom NSA schauen wir nach Syrien, schauen wir zum IS und zum Assad-Regime, und zwar mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik. Und dieser Artikel heißt ziemlich beste Businesspartner, wenn es ums Geschäft geht, arbeiten der IS und das Assad-Regime gut zusammen. Seit dem Aufkommen des Islamischen Staates, IS, wusste das Assad-Regime die Gründe für das Erstarken der salafistischen Terrormiliz in der Türkei oder den Golfstaaten zu suchen. Tatsächlich bekämpft Assad eine Organisation, an deren Erfolg er einen erheblichen Anteil hat. Im Zuge seines Vormarsches im Laufe des letzten Jahres konnte der IS einige lukrative Geschäftsbereiche erschließen, vor allem innerhalb Syriens. Insbesondere der Verkauf von Öl, das die Organisation von den eroberten Feldern in Ostsyrien gewann, ist hier zu nennen. Der Islamische Staat verkaufte über eine längere Zeit das Öl zurück an das Assad-Regime. Die angeblich so strikt verfeindeten Lager verbindet also eine durchaus stabile Kooperation, wenn es ums Geschäft geht. Laut Berichten der Financial Times über die kürzlich erlassenen EU-Sanktionen gegen das Assad-Regime zielen diese nun vor allem auf einen Mann, Georg Hasvani. Der syrische Geschäftsmann soll Millionen mit Öl- und Gasgeschäften zwischen dem Assad-Regime und dem IS verdient haben. Hasvani ist auch Geschäftsführer einer Firma namens Sesco, einer der größten syrischen Maschinenbauunternehmen. Laut Aussagen mehrerer europäischer DiplomatInnen, die am Verfassen der Sanktionen beteiligt waren, soll Hasvani auch eine Erdgasproduktionsfirma in Takba betreiben, an der sowohl der IS als auch das Assad-Regime Anteile besitzen sollen. Neben Hasvani befinden sich noch weitere Namen auf der Liste der Sanktionierten. In dem syrischen General Ghassan Abbas etwa vermutet die EU den Hauptverantwortlichen für den Giftgasangriff auf Ghouta im August 2013, bei dem hunderte ZivilistInnen durch den Einsatz von Nervengas ermordet wurden. Doch sind dies längst nicht die einzigen Anzeichen für die stille Kooperation zwischen dem Assad-Regime und dem IS. Geleakte Papiere aus syrischen und Regierungskreisen dokumentieren den Schmuggel von Waren, insbesondere Öl, durch mehrere hochrangige syrische Generäle aus dem Irak nach Syrien. So soll Mohamed Dieb, Oberst des syrischen Luftgeheimdienstes, Deals mit Schmugglern abgeschlossen haben, um rar gewonnene Waren wie Lebensmittel und Zigaretten aus dem Irak nach Syrien zu schleusen. Auch soll Dieb geholfen haben, Öl und Treibstoff aus ostsyrischen, vom IS kontrollierten Gebieten zu übermitteln, indem er sie ohne routinemäßige Kontrolle gewähren ließ, wodurch sie nach Latakia und Homs passieren konnten. Bereits vor einem Jahr waren Dokumente aufgetaucht, laut denen Angehörige der syrischen National Defense Force Dieb beschuldigten, einen ISIS-Konvoi, der mit zwei Panzern und Kanonen ausgerüstet war, unversehrt gelassen zu haben. Weiter scheint das Assad-Regime mit dem IS einen Deal ausgehandelt zu haben, der die Stromversorgung in der Provinz Aleppo für beide Parteien sicherstellt. So meldete es der Syrian Observer Mitte März unter Berufung auf die Website All for Syria. Die Vereinbarung betrifft sämtliche vom Regime und vom IS beherrschten Gebiete, während die Gebiete, die von nationalistischen, nicht-islamistischen Rebellengruppen kontrolliert werden, nicht einbezogen sind. Obwohl das Wärmekraftwerk sich in den östlichen, vom IS beherrschten Gebieten befindet, hat sich das Assad-Regime demnach bereit erklärt, Rohmaterial und Gehälter für die dort angestellten ArbeiterInnen zu übermitteln. Der IS erhält 60% des dort gewonnenen Stroms, das Regime gibt sich mit 40% zufrieden. Auch der Einmarsch des IS ins palästinensische Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus deutet auf eine logistische Übereinkunft zwischen dem IS und dem Regime hin. So berichtete der aus dem Camp stammende palästinensische Flüchtling Qasem Eid im Online-Magazin Foreign Policy über die Komplizenschaft beider Fraktionen, die den Überfall ermöglicht habe. Seit 2,5 Jahren blockiert das Assad-Regime den Stadtteil Yarmouk und sorgte so für massive Lebensmittelnot und unmenschliche Verhältnisse. Die BewohnerInnen des Yarmouk-Camps waren daher überrascht, als hunderte IS-Kämpfer aus dem weiter südlich gelegenen Viertel Al-Hayya al-Aswad in den Stadtteil vordringen konnten. Als Al-Hayya al-Aswad, das dem IS als Ausgangspunkt dient, noch von Verbänden der FSA kontrolliert wurde, ging das Assad-Regime sehr strikt gegen die Truppen vor und unterband jeglichen Versuch, die Blockade zu brechen. Im Gegensatz dazu gelang es dem IS anscheinend problemlos, hochwertige Waffen in die blockierten Gebiete zu schleusen. Dies lässt den Rückschluss zu, dass Assad auch in Yarmouk ein Auge zudrückte, um den IS zu unterstützen und syrisch-nationalistische Rebellengruppierungen auszuschalten. Assad und der Islamische Staat sind auch für Qasem Eid lediglich zwei Seiten derselben Medaille. Die angebliche Feindschaft zwischen ihnen nichts anderes als eine Propagandalüge. Thank you. Von Syrien, dem Land, aus dem die meisten Flüchtlinge zurzeit in die EU kommen, schauen wir zu dem, wie die EU auf Flüchtlinge reagiert. Und zwar mit einem Artikel aus der Jungen Welt vom 13. und 14. Mai. Und dieser Artikel heißt EU will Schiffe versenken. Außenbeauftragte Brüssels setzt sich vor UN-Sicherheitsrat für Mandat zum Kriegseinsatz gegen Flüchtlinge ein. Russland argumentiert dagegen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat am Montag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York ein robustes Mandat für einen Militäreinsatz der EU im Mittelmeer gefordert. Nach offizieller Lesart will Brüssel damit Leben retten und gegen Schmugglernetzwerke kämpfen. Letzteren unterstellte Mogherini Verbindungen und in einigen Fällen die Finanzierung terroristischer Aktivitäten. Beweise lieferte sie für diese Behauptung keine. Dem Sicherheitsrat maß Mogherini ohnehin kaum mehr als eine Ermächtigungsrolle zu. Das Mandat für diese Operation wird derzeit mit den EU-Mitgliedstaaten in Brüssel erörtert und wird auf dem Treffen des EU-Außenministerrates am 18. Mai diskutiert werden, erläuterte die Außenbeauftragte. Die Spitzen der EU-Außenpolitik, so informierte Mogherini das UN-Gremium lediglich knapp, gedenken dann auch bereits erste Entscheidungen zu treffen. Die Begeisterung im Sicherheitsrat hielt sich entsprechend in Grenzen. Mogherini betonte der Nachrichtenagentur AFP zufolge zwar im Anschluss an die Debatte, dass keiner der in dem UN-Gremium vertretenen 15 Mitgliedstaaten grundsätzlich dagegen sei, zu handeln, um Leben zu retten und kriminelle Organisationen zu zerschlagen. Einhellige Zustimmung für den EU-Ansatz, dem Leid von Flüchtlingen mit einem Militäreinsatz gegen die von ihnen genutzten Boote zu begegnen, konnte die EU-Vertreterin aber nicht für sich proklamieren. Russland argumentierte gegen eine Mission zur Zerstörung von Schiffen. Daraus schlossen Diplomatenkreise gegenüber AFP, auf die russische Regierung müsse noch eingewirkt werden. Was die EU mit dem Mandat vorrangig bezweckt, ließ Mogherini erst auf Nachfrage durchblicken. Entscheidend ist sicherzustellen, dass die Schiffe nicht erneut verwendet werden können, erklärte sie auf Nachfrage zu den Einwänden Moskaus. Wie weit Brüssel und seine angeschlossenen Militärmächte, die NATO und die USA, erklärten bereits, sich der Mission nicht aktiv anschließen zu wollen, dabei gehen werden, ist noch unklar. Wenn Mogherini allerdings bereits darauf hinweist, nichts gegen den Willen Libyens unternehmen zu wollen, darf mit dem Gegenteil gerechnet werden. Das lässt sich schon an den Formulierungen ablesen, die Mogherini in New York wählte. 8-mal benutzte sie in ihrer Rede das Wort Verantwortung. Die EU definiert dieses hehre Ziel allerdings nicht wie UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der schon im April legale Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge forderte. Was führende EU-Staaten in Bezug auf Nordafrika unter Verantwortung verstehen, wurde spätestens im Jahre 2011 deutlich, als sich das Mandat für die Zerstörung Libyens unter britischer und französischer Federführung auf eine Verantwortung zu schützen bezogen hatte. Damals wurde die Angriffskoalition mit der Resolution 1973 ermächtigt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Heute ist Libyen ein gescheiterter Staat, Hort von bewaffneten Milizen, die bis weit nach Westafrika hinein Staaten bedrohen und den Vorwand für neue Militärinterventionen europäischer Mächte liefern. Und Federica Mogherini kündigte dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf der EU-Staaten an, der alle notwendigen Mittel legitimieren soll. Thank you. im letzten Artikel unserer Sendung werden wir uns auch weiter um die europäische Flüchtlingspolitik kümmern, und zwar mit einem Kommentar aus der Graswurzelrevolution, der Graswurzelrevolution vom Mai. Und der Artikel wurde geschrieben von Dirk Vogelskamp, er ist vom Komitee für Grundrechte und Demokratie. Die Unerwünschten. Das Desaster einer europäischen Flüchtlingspolitik. In den Apriltagen 2015 ertranken erneut über 1000 Menschen im Mittelmeer bei ihrem Versuch, nach Europa überzusetzen, um Elend und Gewalt in ihren Herkunftsregionen zu entkommen. Die Katastrophe war vorhersehbar, denn Grenzsicherung vor illegaler Einwanderung, die mit dem Akronym Frontex verbunden ist, genießt in Europa höchste Priorität mit tödlicher Konsequenz. Man lässt die Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Abschreckung. Seit der Jahrtausendwende sind bei unzähligen Bootshavarien schätzungsweise 25.000 Flüchtlinge elendiglich ertrunken. Das bloße Ausmaß der aktuellen Schiffskatastrophe erschüttert zutiefst. Wieder zeigt sich die europäische politische Klasse betroffen. Verspricht erneuert mehr Seenothilfe durch jene Frontex-Einheiten zu leisten, deren vornehmliche Aufgabe darin eben nicht besteht. Und wir, von einer Katastrophe zur absehbar nächsten, wird erwartet, bei den europäischen Regionen möge die Einsicht obsiegen, der Preis am Menschenleben, um die europäischen Wohlstandsgrenzen vor den Verzweifelten zu schützen, sei zu hoch. Der Schutz der Menschen auf der Suche nach Überleben geht menschenrechtlich allein angemessen vor Grenzschutz, selbstverständlich. Oder sind wir inzwischen bereit, an die regelmäßigen Schiffskatastrophen gewöhnt, die ungeheuren Menschenopfer weiter hinzunehmen? Ein wirkliches Umdenken bei den europäischen Regierungen deutet sich jedoch nicht an. Legt man den 10-Punkte-Plan, auf dem sich die EU-Außen- und Innenminister am 20. April 2015 verständigten, zugrunde. In der Beschlussvorlage des EU-Sondergipfels am 23. April wird der Kampf gegen die illegalisierte Migration geradewegs militarisiert. Eine neue, menschenrechtsorientierte Flüchtlingspolitik ist also nicht in Sicht. Zwar soll die Aufgabe der Seenothilfe mit Frontex und Kriegsmarineeinheiten ausgeweitet werden, im Kern aber geht es darum, in zivil-militärischen Operationen die Schleuser zu bekämpfen und ihre Kähne zu zerstören, eine unendliche Legitimationsressource für zukünftige polizeimilitärische Einsätze. Dazu soll das europäische Grenzregime weit auf nord- und westafrikanische Staaten ausgedehnt werden, um in migrationspolitischer Kooperation mit den Herkunfts- und Transitstaaten Flüchtlinge bereits abzufangen, bevor sie sich von Europa bewusst dem Todesrisiko ausgesetzt auf die Fahrt über das Mittelmeer begeben. Grenzsicherungen sollen insofern über Nordafrika hinaus bis in die Sahelzone verschoben werden, einschließlich der zugehörigen Lager für die Unerwünschten, die oft arm und unqualifiziert in Europa nicht gebraucht werden. Die Europäische Union konzentriert sich nun in ihrem Bemühen vorrangig auf die Bekämpfung der Schleuser und Schlepper, die Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer nach Europa bringen. Eben jene unerwünschten Flüchtlinge, die unter Einsatz ihres Lebens nach menschengerechten Überlebensbedingungen suchen. Solange es aber keinen legalen Zugang für diese Überlebenssuchenden nach Europa geben wird, solange werden sie die Dienste der Schlepper und Fluchthelfer in Anspruch nehmen müssen. Darum lenkt die europäische Debatte über die Bekämpfung der Schleuserbanden ab vom eigentlichen Problem. Ein offener Zugang nach Europa für alle, die auf der Suche nach einem sozialen Ort des Überlebens sind, könnte das gewinnbringende Geschäft mit der Fluchtmigration austrocknen. Militarisierte Grenzsicherung im europäischen Kampf gegen die illegalisierte Migration auf der einen und ein humaner Umgang mit Flüchtlingsmigration auf der anderen Seite schließen einander aus. Selbst wenn Europa Zugangskorridore diversen Zuschnitts für einige Flüchtlingsgruppen einrichtet, was zu begrüßen wäre, das Grundproblem bliebe bestehen, neuerliche humane Fluchtkatastrophen blieben vorhersehbar, nur dass sie sich dann möglicherweise so der europäische Migrationsansatz nicht mehr vor unserer Haustür ereignen. In der bestehenden kapitalistischen Ungleichheitsordnung werden die Kriegs-, Umwelt- und armutsbedingten Fluchtmigration in kommenden Jahren noch zunehmen. Wir verteidigen an der europäischen Grenze im Mittelmeer vor allem unsere Ressourcen und umweltverschlingende Lebensweise, die nicht weltweit verallgemeinerbar ist. Daran erinnern die zu Tode gebrachten Flüchtlinge zuallererst. Die Unerwünschten, ihr Leben zählt in Europa wenig. Um sie trauern wir. Während die Abschottungspolitik der EU unter Federführung der BRD sich weiter verschärft, verschärft sich nach innen in der BRD auch die Asyldebatte. Es gibt mehr rassistische Übergriffe, es gibt mehr Anschläge auf Flüchtlingslager und was die Situation von Flüchtlingen hier in der BRD noch viel katastrophaler gestalten wird. Es gibt neue Verschärfungen des Asylrechts, eine noch größere Aushöhlung des Asylrechts, als es sowieso schon seit 1993 der Fall ist. Und so ergänzt sich also die mörderische Flüchtlingsabwehr nach außen durch ein Inhaftierungsprogramm nach innen, das in der BRD gerade im Bundestag diskutiert wird und im Juni verabschiedet werden soll. Gleichzeitig werden weiter Waffen geliefert, werden weiter die Drohnenkriege der USA über Rammstein ermöglicht. Das war der linke Medienspiegel im Mai. Alles weitere könnt ihr finden online unter medienspiegel.blogspot.de. Thank you.